Heißt das, die verdammte CIA denkt, ich arbeite für Al-Qaida? Ich denke, du arbeitest für Al-Qaida. Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Liebesgedicht für die Freiheit und Freiheitsgedicht für die Liebe. Mit der Freiheit ist das so ähnlich wie mit der Liebe. Wenn dann das sogenannte Glück mich nach Jahren wieder herausholt aus dem verschlossenen Schrank und sagt, nun darfst du wieder, nun zeig, was du kannst, werde ich dann einatmen und meine Arme ausbreiten und wieder jung sein und voller Lebensmut, oder werde ich dann nach Mottenkugeln riechen und mit den Knochen klappern im Takt eines fremden Herzschlags? Mit der Freiheit ist das so ähnlich wie mit der Liebe. Und mit der Liebe ist das so ähnlich wie mit der Freiheit. Guten Morgen, Welt. Buenos días, Barcelona. Buenos días, Mundo. Good morning, Barcelona. Good morning, World. Bon dia, Barcelona. Bon dia, Mon. Hier sind wir wieder. Niemandsland geht auf Sendung. 91.4 FM. Beziehungsweise UKW. Zu hören im Stadtbereich Barcelona auf UKW und Umgebung sowie unter www.contrabanda.org im Livestreaming auf dem gesamten Planeten Erde. Eine Woche liegt hinter uns. Katalonien beendet den kältesten Monat Mai seit 22 Jahren, das sagen die Zeitungen. Leere Straßencafés die ganze Woche über, Menschen in Winterkleidung. Natürlich auch Touristen in Badelatschen, die gibt's überall. Die gäbe es sogar, wenn hier minus 5 Grad wären. Werden wir nun auch noch dazu verdonnert, keinen Sommer mehr zu haben, fragt die Tageszeitung La Vanguardia bange. Währenddessen schlagen Paris und Berlin eine Art Erasmus-Stipendium für Lehrstellen vor. Und in Schweden fragt man sich bange, wie es nur zu diesen Ausschreitungen hatte kommen können. Und Russland liefert Abwehrraketen an Syrien, womit der Syrienkrieg endgültig internationalisiert worden ist. In Spanien hat der Ehemann einer Ministerin einen nagelneuen Jaguar in der Garage und niemand wusste davon. Die Ministerin wusste nichts. Die Korruption kommt den Regierenden schon an den Ohren und Nasenlöchern heraus. Drohnen sollen uns in Zukunft nicht nur bombardieren, sondern auch überwachen. Damit könne man ja Arbeitsplätze einsparen. Haha. Der Prinz und sein Eheweib werden hier in Barcelona ausgepfiffen bei einer Opernveranstaltung. Im Stadtteil Eixample hier in Barcelona leben 50.000 Ausländer und Ausländerinnen aus 145 Ländern. Internationaler geht's nicht mehr. Im Bezirk La Dreta de l'Eixample wohnen, Achtung, 438 Deutsche. Jupp Heynckes soll zu Real Madrid gehen und im Internet gibt es wieder jede Menge neue Chuck Norris-Witze. Die katalanische Landesregierung erklärt inzwischen, dass sie bei Polizeieinsätzen weiter die brutalen Gummigeschosse einsetzen werde, die sich im Frankismus so gut bewährt haben. Die EU fordert Spanien zu weiteren Kürzungen bei gleichzeitigen Steuererhöhungen auf. Willkommen in einer verkehrten Welt, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen im Niemandsland. Guten Morgen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Detlef Jeskatz. Thank you. das letzte Mal hier war. Das schöne Wir treffen uns alle wieder und ziehen durch die Stadt. Wie früher hol ich dich ab. Nur irgendwas ist halt anders, da ist was verkehrt. Ich erkenn dich nicht mehr. Wer ist der Typ in deinem Spiegel? Der sieht doch gar nicht nach dir aus. Wo hat die Zeit dich hingetrieben? Tauchst du hier vielleicht? Du bist zu jeder Zeit online und stets erreichbar, doch eigentlich nie wirklich da. Du hast auch oft deine Freunde, sie sind alle hier, aber was ist mit dir? Wer ist der Typ in deinem Spiegel? Der sieht doch gar nicht nach dir aus. Wo hat die Zeit dich hingetrieben? Tauchst du hier vielleicht noch auf? Weil hast du dich dazu entschieden, dass du dein Leben nicht mehr brauchst? Wer ist der Typ in deinem Spiegel? Der sieht doch gar nicht nach dir aus. Wann hast du dich dazu entschieden, dass du dein Leben nicht mehr brauchst? Wann hast du dich um die Ecke gebracht? Oh, hast du ihn verscharrt, diesen Typen, der du früher mal warst? Wer ist der Typ? Kia okuruga Uganda aba Radio Contraband FM kandi ninkyori ndamukia okuruga Uganda aba Nimadland. So, wir haben hier im Studio eine kleine Kuhstallatmosphäre aufgebaut, ein Bauernhof genauer gesagt, und dadurch, dass es heute etwas wärmer ist, haben wir die Sendung nach draußen verlegt, auf einen Bauernhof. Reinhard May ist wieder zurück. Er stürmt die Albumcharts. Reinhard May ist nicht einfach ein erfolgreicher Liedermacher, nein. Er ist gewissermaßen eine Institution. Über den Wolken, ich bin Klempner von Beruf, Annabelle, ach Annabelle. Die Liste seiner Klassiker könnte man fast unendlich weiterführen. Mit seiner aktuellen CD, Dann mach's gut, übrigens auch als Vinyl-Doppel-LP erhältlich, hat er es auf Anhieb auf Platz 1 der Albumcharts in Deutschland geschafft. Im Dezember ist er 70 geworden, aber von Ruhestand kann keine Rede sein. Reinhard May bleibt sich und seinem kreativen Rhythmus weiterhin treu. Etwa alle 3 Jahre bringt er ein neues Studioalbum auf den Markt. Mit seinem neuen Werk hat er es zum 3. Mal in seiner Karriere an die Spitze der Albumcharts geschafft. Zuletzt 2007 war er mit Bunte Hunde und Lang Lang ist's her 1972 mit Mein Achtel Lorbeerblatt auf Platz 1. Ich würde sagen, wir hören da mal rein in das neue Album. Das Lied heißt Dann mach's gut, Reinhard May. Mal gucken, wie das klingt. Erinnerte mich so an diese kleinen wilden Tiere, die im Winter, wenn der Regen kommt, ihre Winterquartiere in den Häusern der Menschen suchen und ihnen, wie es heißt, Glück und Wohlstand bringen. Da saßen wir beide dicht an dicht, ich am Steuer, er von Ferne heimgekommen, weit gereist. Wir hatten doch alles, aber wir wussten es einfach nicht. Ja, das war eine kleine Kostprobe. Dann mach's gut, Reinhard May. Es hat mich geschrieben, sagt Reinhard May zum Entstehungsprozess dieses Albums bzw. dieser Lieder. Das merkt man in Stücken auch an. Reinhard May singt schon lange von Geschichten, die er selbst erlebt hat, die seine Familie betreffen, die ihn im Alltag beschäftigen. Diesmal gewährt er dem Hörer allerdings einen ungewöhnlich tiefen Einblick in seine Gefühlswelt. Seiner Frau, seiner Tochter, seinem Sohn Friedrich widmet er tiefsinnig emotionale Chansons. Und natürlich spielt die tragische Geschichte seines Sohnes Max, der seit 2009 im Wachkoma liegt, eine wichtige Rolle. Im Titelstück Dann mach's gut erzählt Reinhard May auf anrührende Weise von dem Tag, als er seinen Sohn vom Bahnhof abgeholt hat, ohne zu wissen, dass es das letzte Mal sein würde. Aber Reinhard May ist keineswegs in Gefahr, Depressionen zu verfallen. Der Schalk sitzt ihm immer noch im Nacken und sein Lebensziel ist und war es, Spielmann zu sein. Der muss natürlich raus auf die Straße und vor Publikum musizieren. Die nächste Tournee ist, logisch, schon vorgeplant. Der Vorverkauf startet im September. Dann mach's gut, heißt das Album. Reinhard May mit neuen Liedern. Wieder da. Eine ganz andere Liga ist natürlich Herr Georges Camerun. Wir haben ihn letzte Woche schon mal kurz vorgestellt. Georges Camerun, gut singen, klingt natürlich anders, das wissen wir. Aber was diesen Mann so interessant macht, ist einfach dieses trächige, undergroundige und dieses Gefühl, man hört einem ernsthaften Verrückten zu, der die schärfste Botschaft von allen hat. Georges Camerun. Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Und dann endlich über 15, später aufstehen, vom Kartenspiel erzählen. Martina, du kennst dich gut, das alles, das reimt sich auf Riot und auf Licht. Komm, lass dich endlich einmal gehen, denn die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Ah. Sollt er das nochmal tun? Wenn er das wiederholt, wirst du nicht wiederkommen. Da ist deine Freundin, ihr könnt jederzeit und mit Sicherheit durchdrehen und killen und Winter übergehen. Lass dich ab jetzt nicht mehr erziehen, denn deine Jugend die schönste Zeit des Lebens. Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Komm, lass dich endlich einmal gehen, denn die Jugend kommen wir zum ersten härteren Thema des heutigen Samstags. Ich hatte das eingangs gar nicht erwähnt. Es ist der 1. Juni 2013. Es ist Samstag. Wir senden direkt von hier, von der Plaza Real. Kontrabande FM 91.4, Niemandsland. Thema Pressefreiheit. Es geht um Schikane gegen spanische Journalisten. Zwei linke Fotografen werden von der Polizei in ihren Wohnungen festgenommen. Angeblich hatten sie als Gewalttäter an Demos teilgenommen. Ich war noch im Schlafanzug, als Polizisten und vermummte Staatsschützer in meine Wohnung eindrangen, berichtet der spanische Pressefotograf Raúl Capín von seiner Festnahme am vergangenen Mittwoch. Zur gleichen Zeit wurde auch sein Kollege Adolfo Luján abgeholt. Die beiden, die seit Jahren für verschiedene Medien, wie die kommunistische Zeitung Mundo Obrero, Newsseiten im Internet sowie die Agentur Corbis über soziale Proteste berichten, wurden mehr als 24 Stunden festgehalten und, Achtung, von Vermummten verhört. Vermummte. Wie in Militärdiktaturen, wie in faschistischen Diktaturen geht's mittlerweile hierzu. Der Vorwurf der Polizei, Capín habe im Februar und April bei Protesten vor dem Parlament Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet. Luján wird der Verleumdung der Staatsmacht beschuldigt. Er veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite Fotos, auf denen zu sehen ist, wie eine eingeschleuste Zivilpolizistentruppe auf Seiten der Demonstranten gewalttätige Aktionen anzettelt. Das ist also Verleumdung des Staates, wenn man dokumentiert, wie der Staat selber auf heimtückische Weise sich einschleicht und Gewalt provoziert. Es war die Chronik einer angekündigten Verfolgung. Im April veröffentlichten die regierungsnahen Tageszeitungen ABC, La Razón und El Mundo Artikel mit der Behauptung, Gewalttäter würden sich als Journalisten verkleiden, unter die Demonstranten mischen. Hoho. Bebildert waren die Texte mit Fotos, die Raúl Capín bei der Arbeit an vorderster Front zeigen. Gewalttätig ist er dabei nicht. Für Capín hat die Anschuldigung, Journalisten seien verkleidete Aktivisten, ein ganz klares Ziel. Sie wollen vor allem kleine, unabhängige Medien einschüchtern, erklärt der Fotograf nach seiner Freilassung. Die Verhaftung der beiden Fotografen ist der bisherige Höhepunkt von Polizeiübergriffen auf Fotografen, die Sozialproteste begleiten. Für Capín endete ein Protestmarsch der Bergarbeiter vergangenen Sommer mit einer Platzwunde am Kopf, weil ein Polizist mit einem Schlagstock gezielt auf seinen Kopf geschlagen hatte. Die zeitaufwendige Personalienfeststellung gehört für Journalisten bei Protestaktionen längst zum Alltag. Bei Protesten gegen Zwangsräumungen wurde der Fotograf der internationalen Agentur Getty festgehalten. Einem Kollegen von AP wurden die angedrohten 1.500 Euro Bußgeld wegen Teilnahme an einer nicht angemeldeten Versammlung erst dann annulliert, als sich spanische Berufsverbände bei den Behörden beschwerten. Ein anderer Fotograf berichtete, wie er unter Gewaltandrohung gezwungen wurde, die Speicherkarte zu löschen, auf denen natürlich seine Fotos waren. Fotos, die natürlich auch wieder brutale Polizeieinsätze zeigten. Die Beamten nahmen dem Freelancer die weiße Weste mit der Aufschrift Presse ab, die der größte spanische Journalistenverband FAPE an seine Mitglieder ausgibt. Das Fehlen eben dieser Weste wurde dem Autor dieser Zeilen, das ist Herr Rainer Wandler, der schreibt für die Junge Welt, wurde dem Autor dieser Zeilen mehrmals vorgehalten. So wurde er bei einer Kundgebung vor dem Sitz der regierenden konservativen Volkspartei von Ministerpräsident Mariano Rajoy trotz gültigem Korrespondentenausweises unsanft aus dem Kreis der Fotografen verbannt und auf die Seite der Demonstranten abgeschoben. Dabei ist die Weste, so das Presseamt der Regierung, keine Pflicht. Du bist Aktivist und nicht Journalist, musste er sich anhören. Unmittelbar, nachdem er einige Bekannte auf Seiten der Demonstranten begrüßt hatte. Mehr als 3000 Demonstrationen fanden 2012 allein in Madrid statt. Mit Zunahme der Proteste wächst auch die Zahl der berichtenden Freelancer. Viele von ihnen arbeiten für Medien im Internet und gehören nicht dem Journalistenverband FAPE an. Viele Kollegen verdienen nicht genug, um sich den Beitrag leisten zu können, erklärt Olmo Calvo Rodriguez, der für die linksalternative Zeitung Diagonal arbeitet. In Spanien gibt es, anders als in Deutschland, keinen offiziellen Presseausweis. Wer einen hat, bekommt ihn von seiner Gewerkschaft, dem Berufsverband oder direkt von seinem Auftraggeber. Wir hier von Contrabanda haben unsere Presseausweise direkt vom Radio. Wer beschließt, was ein Medium ist und was nicht? Wer? Die Informationsfreiheit muss für alle gelten, auch für unabhängige Internetseiten, erklärt der für seine Reportagen über Zwangsräumungen preisgekrönte Olmo Calvo Rodriguez, der immer wieder Opfer von Polizeiübergriffen wird. Die Regierung, die ihr nahestehende Presse und die Polizei versuchen, mit der Repression von Fotografen die Proteste zu vertuschen. Da ist er sich sicher. Ja, mittlerweile hier im Studio, Werner. Hallo, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Bist alles du auch guter Laune wie ich? Ja, so ein Tag, der macht einfach Laune. Genau. Sonne scheint, ist ein bisschen wärmer geworden übrigens. Man hat so das Gefühl, vielleicht kriegen wir doch noch einen Sommer dieses Jahr, ne? Ja. La Vanguardia, hatte ich eingangs gesagt, in dem kleinen Leitartikel, bangt ja schon um den Sommer. Jetzt haben die Spanier Angst, dass man ihnen auch noch den Sommer nimmt. Man nimmt ihnen praktisch die Arbeitsplätze weg. Die Ersparnisse und jetzt noch den Sommer. Das wäre natürlich noch ein Hieb unter die Gürtellinie mehr. Ja, du hast gerade noch den Rest gehört von dieser kleinen Reportage. Ich habe da einen Artikel verlesen aus der Jungen Welt über die Repression hier in Spanien von Herrn Rainer Wandler. Und da ging es eben darum, dass die Polizei und der Staat, die Staatsmacht, immer mehr rangeht, Journalisten zu kriminalisieren für ihre Arbeit, für ihre objektive Arbeit. Nicht etwa für irgendwelche Fälschungen oder Diebstähle, sondern für eine objektive Dokumentation von Polizeigewalt werden und natürlich von Sozialprotesten werden die Berichterstattenden praktisch eingeschüchtert und angegriffen, auch geschlagen. Dieser Rainer Wandler, den du gerade zitiert hast, da ist ja ein bleaches Kerlchen, ja, der ist ja schon seit Jahrzehnten Korrespondent in Madrid, aber nicht nur von der Jungen Welt, sondern auch von der Taz, ja. Also normalerweise hat es Hand und Fuß, was der schreibt. Aber diese Geschichte jetzt, dieses Vorgehen gegen Medien und Journalisten, ist halt eine Ebene, ne, auf der auch gekämpft wird, auch bei diesem Kampf von oben gegen unten. Und ich will gleich mal eine Ankündigung machen, damit ich es am Ende nicht vergesse. Eine der Maßnahmen von unten gegen oben war ja der Generalstreik am 29. März letzten Jahres. Und es wurden an diesem Tag selber 50 Leute festgenommen, also die sogenannten Piquetes, Streikposten oder auch Leute, die bei irgendwelchen Demonstrationen teilgenommen haben. Und danach ging aber die Verhaftungswelle weiter. Ja, die ganzen Monate noch hin bis zum September wurden immer mal irgendwelche Leute verhaftet, die denen vorgeworfen wurde, am Generalstreik im März irgendwas gemacht zu haben. Und zwischen, also nur in Katalonien gibt's inzwischen mehr als 100 Leute, die mit Prozessen zu rechnen haben. Und jetzt hier in Barcelona gibt es das erste Gerichtsverfahren gegen drei von diesen Leuten am Mittwoch, am nächsten Mittwoch. Und die werden angeklagt, dass sie Müllcontainer umgeworfen haben während der 1. Mai Demonstration am Generalstreik. Und die Staatsanwälte fordern jetzt 7 Jahre Gefängnis dafür. Umwerfen von Müllcontainern bei einer Demonstration. Wer sich auch gleich noch eingeklinkt hat, waren natürlich die Generalität und das Rathaus, die präsentieren sich als Nebenkläger. Dazu gibt's heute eine Demonstration, heute Nachmittag um 17 Uhr im Clot, in dem Stadtteil Clot, auf dem Plaza del Mercat. Da kommt man hin mit der Metro, entweder Station Clot oder Station Encans. Das ist in der Nähe von Plaza Glorias. Und diese Leute, die wurden also, wo, in dem Moment, wo sie festgenommen wurden, wurden zwei davon, von diesen dreien, mehrere Stunden festgehalten auf der Polizeiwache, das ist ja schon fast normal. Und der andere saß damals schon 5 Wochen im Knast. Ja. Und seither müssen sie sich alle 15 Tage melden bei der Polizei. Und unter anderem haben sie Auflagen wie zum Beispiel, sie dürfen seit der Festnahme seither an keinen Demonstrationen oder ähnlichen Protesten teilnehmen. Ja. Und zu dieser Geschichte, also heute Nachmittag, diese Demonstration ab 17 Uhr im Clot auf dem Plaza del Mercat. Ja, wir haben hier im Internet die brutale Polizeirepression vom 27.05.2011. Das ist nur ein Beispiel. Da werden wirklich friedliche Menschen niedergeprügelt. Sie werden von bewaffneten Robocops, die Gummikugeln und Gas in die Leute schießen, getreten, geschlagen. Leute, die nichts gemacht haben. Hier sieht man einen Robocop, der rennt mit seiner Knallpistole hinter einem jungen Mann her und schießt ihm von hinten in den Rücken. Solche Geschichten, die im Internet zugänglich sind, die sind offen zu sehen. Jeder kann sie sehen. Man sieht einfach, von welcher Seite die Gewalt ausgeht. Ich will nicht sagen, dass da ab und zu auch mal eine Klamotte durch die Gegend fliegt oder ein Müllcontainer angezündet wird. Aber bitte, meine Herrschaften, was ist ein Müllcontainer gegen die Abfeuerung eines Gummigeschosses ins Auge einer jungen Frau, die dann ihr Auge verliert? Solche Szenen müssen wir hier erleben. Solche Szenen sind, wenn es darauf ankommt, sind die einfach das tägliche Brot. Der Staat bzw. die herrschenden Gangsterklicken schicken halt die Robocops auf die Straße, um die Menschen zu zerschlagen. Das heißt, die Botschaft an die Leute ist ganz klar. Leute, sobald ihr auf die Straße geht und protestiert, könnt ihr ein Auge verlieren, könnt ihr in den Knast kommen, könnt ihr ein Bußgeld bekommen von 1.500, 3.000 oder noch wie viel Euro, könnt ihr wirklich euer schönes Leben, wenn es denn schön ist, könnt ihr euch versauen, wenn ihr einfach gegen uns euch offen manifestiert. Das ist die Botschaft dieser Leute, das ist die Botschaft dieser kaputten, lächerlichen Demokratie, in der wir leben, in der Menschen das Sagen haben, die einen Jaguar in der Garage stehen haben, den sie als Korruptionsgeschenk bekommen haben und nachher behaupten, sie hätten das noch nicht mal gewusst. Huch, ein Jaguar in meiner Garage, das habe ich ja gar nicht gewusst. Mit solchem Gesindel müssen wir uns abgeben, die gleichen Leute, die die Gesetze machen und die Polizei befehlen. Tolle Welt. Ja, das mit dem Jaguar, das kommt ja von dieser Gesundheitsministerin, ja. Frau Mato, also muss man sich vorstellen, mit dem Familiennamen heißt die Ich töte. Das ist unsere Gesundheitsministerin hier. Und kannst du dich noch an den Bordellbesitzer Schwanz erinnern in Berlin? Ah ja, genau. Ja, also die, da gibt sich manchmal Nomen Esto. Ja, aber jedenfalls also genau um diese Frau immer mehr Skandale, außer allen Skandalen, die sowieso hier alltäglich sind. Jetzt kommt wieder raus, dass diese Bestechungsorganisation Gürtel, dass sie da ihr, also nicht nur die Kindergeburtstage und den Jaguar von ihrem Ehemann, von dem sie nichts wusste und alle diese Geschichten, sondern auch Reisen in die Schweiz bezahlt hat, ne? Der Senior Correa, der Herr Gürtel, reisen nach Paris zu Disneylandia, wo sie mit einem ihrer Kinder dort war. Und sie wusste das natürlich alles gar nicht. Sie hatte gedacht, sie hätten das selber bezahlt und sie war ganz überrascht, dass sie dann gehört hat, wo sie gehört hat, dass das jemand anders bezahlt hat. Oder Reisen, aber das war allerdings, glaube ich, nicht sie, sondern Barsenas und noch andere, Reisen in das finnische Lappland, wo ihnen dann Ausflüge in herrlichen Schneelandschaften bezahlt wurden mit Schlittenhunden und solche Geschichten. Ja, ja, so und sieht's aus. Kamps und Barbara, die ja im Prinzip erstmal freigesprochen wurden, jetzt kommt's raus, dass die auch über 3 Millionen aus öffentlichen Geldern an das Institut vom Schwiegersohn vom König bezahlt haben. Und so geht's gerade weiter, jeden Tag. Repression. Auf der einen Seite bedingt natürlich den Diebstahl, beziehungsweise der Diebstahl und das Gangstertum in der Politik. Auf der anderen Seite geben sich mit Repressionen die Hand. Es ist dieselbe Symphonie, die da gespielt wird, dieselbe Musik. Er war anders als die anderen, denn er war nicht von hier. Er kam von tief aus dem Osten, wo nachts die Wölfe erfrieren. Er hatte nix und doch so viel zu verlieren, denn sein Leben stand für Jahre jeden Tag auf dem Spiel. Mitten im Krieg wird die Familie zerrissen. Es war ein Abschied für immer, Großmama weint in ihr Kissen. Denn der Stacheldraht vom Lagerzaun lässt keinen heraus. Bis zu 15 ohne Weg aus diesem Kreislauf des Grauens. Er wurde nicht erschossen und er floh nach Haus. Es war von Bomben getroffen und brannte vollkommen aus. Der Hunger trieb ihn an und hielt ihn wach, als er schlief. Als er jede Nacht vor Schmerzen schwach den Himmel anschrie. Er fand seinen Weg, er hat es nie aufgegeben, danach zu suchen, denn er wollte einfach nur überleben. Das ist seine Geschichte, er sagt, ich soll sie erzählen. Denn mit keinem sollte so etwas noch einmal geschehen. Das Licht der Kerze zwischen Schatten der Nacht wirft die Gedanken an die Wand und ich lieg stundenlang wach. Schließ die Augen und verdammt das Gefühl, streck die Hand zum Himmel aus und kann die Sterne berühren. Das Licht der Kerze zwischen Schatten der Nacht wirft die Gedanken an die Wand und ich lieg stundenlang wach. Schließ die Augen und verdammt das Gefühl, streck die Hand zum Himmel aus und kann die Sterne berühren. Du warst ein Kämpfer, ein Fighter, du hast mein Leben bereichert. Du warst mein Vorbild für alles, wir sind verbunden im Geiste. Du warst mein fehlender Meister und die bessere Schule. Hast mir alles beigebracht mit deiner inneren Ruhe. Du warst immer für mich da, ich weiß, du bist es noch immer. Du bist die einzige Blume in dieser Seele aus Trümmern. Nichts auf dieser Erde wird das jemals verhindern. Und solange ich lebe, werde ich mich dran erinnern. Das Licht der Kerze zwischen Schatten der Nacht wirft die Gedanken an die Wand und ich lieg stundenlang wach. Schließ die Augen und verdammt das Gefühl, streck die Hand zum Himmel aus und kann die Sterne berühren. Das Licht der Kerze zwischen Schatten der Nacht wirft die Gedanken an die Wand und ich lieg stundenlang wach. Schließ die Augen und verdammt das Gefühl, streck die Hand zum Himmel aus und kann die Sterne berühren. Manchmal bin ich geblendet, wenn ich die Wolken ansehe. Hör meine innere Stimme, wenn sich der Gegenwind legt. Ich verliere die Balance, weil sich die Welt so schnell dreht. Aber du bist meine Sonne zwischen Regen und Schnee. Egal was kommt, es wird schon irgendwie gehen. Ich stell mir einfach vor, dass du am Horizont stehst. Und wenn mich wirklich einmal alles verlässt, denk ich nur an gestern und halt mich daran fest. Das Licht der Kerze zwischen Schatten der Nacht wirft die Gedanken an die Wand und ich lieg stundenlang wach. Schließ die Augen und verdammt das Gefühl, streck die Hand zum Himmel aus und kann die Sterne berühren. Das Licht der Kerze zwischen Schatten der Nacht wirft die Gedanken an die Wand und ich lieg stundenlang wach. Schließ die Augen und verdammt das Gefühl, streck die Hand zum Himmel aus und kann die Sterne berühren. Kaixo, agurri beroena Euskal Herriatik irrati zeamanaldi iraultzaile honi, Kontrabanda FM izeneko eta beritziki Niemals Land programari. Aurrera, musu bat. Wir hatten es zu Eingang gesagt, Russland liefert Abwehrraketen an Syrien, der Konflikt oder der Krieg scheint sich immer weiter zu internationalisieren. Eine Schlüsselrolle spielt in diesem grausamen, blutigen Kirmes-Spektakel, das da in Syrien veranstaltet wird. Demokratische Opposition heißt es da immer, reißen einem jungen Mann das Herz raus und verschlingen es vor laufenden Kameras. Solche Geschichten und solche Bilder erreichen uns aus diesem mittlerweile zerrissenen Land. Es geht ums Gas. Das schreibt Herr Rainer Rupp in der Jungen Welt. Das Emirat Katar spielte eine Schlüsselrolle. Dieses Emirat unterstützt die sogenannte Opposition gegen Assad mit Milliarden Dollar. Es geht um den geplanten Bau einer Pipeline. Die Regierung in Damaskus steht diesem Bau nämlich im Wege. Der winzige, gasreiche Golfstaat Katar, Sponsor von FC Barca, habe in den vergangenen 2 Jahren die Rebellion in Syrien mit bis zu 3 Milliarden Dollar unterstützt. Das sei weit mehr als jede andere Regierung. Das berichtete die britische Financial Times am Freitag vergangener Woche. Über die Rolle Katars im Syrien-Konflikt hat die Zeitung nach eigenen Angaben Dutzende von Interviews mit Rebellenführern im Ausland und innerhalb Syriens sowie mit Beamten aus den westlichen Hauptstädten geführt. Ein Ergebnis ist, dass der kleine, aber unermesslich reiche Golfstaat, zum Beispiel 50.000 Dollar im Jahr, an jeden Überläufer von Präsident Assads Sicherheitskräften zu den Rebellen zahlt. Ja, Sie haben richtig gehört. 50.000 Dollar kriegt da jeder, der überläuft. Beobachter aus der Region spotteten bereits, so die Londoner Zeitung, dass Katars Feudalherrscher Hamad bin Khalifa al-Thani sich in Syrien eine Revolution gekauft habe, wie anderswo ein Fußballclub, und mit seiner Unterstützung für islamistische Rebellen in der gesamten arabischen Welt so etwas wie ein pan-islamistischer Gamal Abdel Nasser werden möchte. Dies aber habe das eifersüchtige, salafistische Saudi-Arabien auf den Plan gerufen, das nun Katar den ersten Platz als Waffenlieferant für die Rebellen in Syrien streitig gemacht habe. Letzteres werde in den westlichen Hauptstädten mit großer Sorge beobachtet, weil dadurch die aus aller Welt nach Syrien strömenden Dschihadisten vom Typ der Al-Nusra-Front, die sich offen zur Al-Qaida-Ideologie bekennen, noch stärker unterstützt werden. Da züchtet man also ein neues Monster heran. Wenn es nachher dann dem Freund in die Hand beißt, beziehungsweise ein spektakuläres Attentat irgendwo in einer westlichen Hauptstadt stattfindet, dann heißt es wieder, wie konnte das passieren? Bin Laden war doch unser Freund. Wir haben den doch bezahlt, aufgebaut, finanziert, hochgerüstet, damit er die bösen Russen bekämpft. Und nun hat er uns in die Hand gebissen. Undankbarer Terrorist. Was die Financial Times jedoch vollkommen unter den Tisch fallen lässt, so die Junge Welt, sind die handfesten wirtschaftlichen Interessen, die der Emir von Katar mit seiner gekauften Rebellion in Syrien verfolgt. Denn auch in Syrien geht es, wie meist im Nahen Osten und Mittleren Osten, um Ressourcen und deren Transportwege. Für Katar steht dabei ganz konkret eine Gaspipeline auf dem Spiel, die über Jordanien nach Kallas in der Südtürkei führen soll, von wo das Gas weiter nach Westeuropa geliefert würde. Aber Syrien bzw. die Regierung Assad steht dem Projekt im Weg. Was auch erklärt, weshalb die Regierung in Ankara plötzlich den Sturz Assads forderte, obwohl Regierungschef Erdogan mitsamt Familie noch kurz zuvor mit Assad in trauter Einigkeit einen gemeinsamen Urlaub verbracht hatte. Man denke da an Gaddafi. Gaddafi hatte ja die tollsten Beziehungen zu Leuten wie Sarkozy und westlichen Potentaten, unseren Potentaten. Die haben da freundlich und friedlich im Zelt gesessen und da ihren Schmusekurs gefahren. Und danach haben sie ihn verraten und haben ihn umbringen lassen. Sowas Ähnliches droht diesem Assad natürlich auch. Das kleine Katar sitzt eingezwängt zwischen Iran und Saudi-Arabien auf den drittgrößten Erdgasvorkommen des Planeten. Dieser Reichtum hat den kaum 250.000 Bürgern Katars, Achtung, die haben nur 250.000 Bürger, der Rest sind eingeführte, importierte Arbeitssklaven, das höchste Pro-Kopf-Einkommen auf dem Planeten beschert. Pro-Kopf-Einkommen natürlich nicht für das Dienstpersonal und die Menschen, die da arbeiten, sondern für die reiche Schicht der sogenannten Kataris. Um vor saudi-arabischen oder iranischen Begehrlichkeiten sicher zu sein, hat sich der feudale Zwergstaat die Vereinigten Staaten als Beschützer ins Land geholt, die dort, und jetzt kommt der Knüller, in strategisch günstiger Lage 2 Militärbasen errichtet haben. Für deren Kosten kommen laut der von WikiLeaks veröffentlichten diplomatischen Depeschen der USA die Kataren zu 60% auf. So abgesichert kann sich das Emirat auch auf der politischen Weltbühne einiges erlauben, was andere noch nicht mal wagen würden. Der größte Teil der Gasexporte von Katar besteht aus Flüssiggas, LNG. Und da sieht Katar die Gefahren eines Überangebots. Australien wird zwischen 2014 und 2020 mit 8 neuen LNG-Verladeterminals an den Markt gehen. In Nordafrika ist der Gasmarkt dank der Fracking-Methode bereits übersättigt. Und Dutzende von neu bestellten LNG-Tankern sollen in den kommenden Jahren das US-amerikanische Gas auf den Weltmarkt bringen, was die Preise auf dem umkämpften asiatischen Markt drücken wird. Als Ziel für die weitere Expansion der katarischen Gasproduktion blieb somit nur noch eine Pipeline nach Europa. Ein entsprechender Plan wurde im Jahr 2009 entwickelt. Darin spielt Syrien eine Schlüsselrolle. Die neue Pipeline soll durch Saudi-Arabien über Jordanien und Syrien in die Türkei, wo das Gas aus Katar in die unausgelastete Nabucco-Pipeline eingespeist wird und nach Westeuropa weitergeleitet werden sollte. Dieser Plan stieß auch bei russophoben Politikern in der EU auf große Zustimmung, würde seine Verwirklichung doch die Energieabhängigkeit von Russland reduzieren. Aber die Assad-Regierung in Syrien spielte bei diesem Plan nicht mit. Erstens bestanden zwischen dem Emirat und Damaskus alles andere als freundschaftliche Beziehungen, was auch durch die von Katar angebotenen Konditionen für die Pipeline nicht kompensiert wurde. Zweitens waren vor der Küste Syriens große Gasvorkommen entdeckt worden. Achtung, und drittens hatte Syriens strategischer Verbündeter Iran bereits Damaskus einen besseren Vorschlag unterbreitet. Kommen wir zum Schluss. Im Juli 2011 unterzeichnete Syrien ein strategisches Abkommen mit Iran und Irak über den Bau einer Pipeline, mit der iranisches Gas aus dem South Pars Feld nach Syrien und von dort weiter nach Europa gepumpt werden sollte. Das machte endgültig einen dicken Strich durch die katarischen und europäischen Pläne, aber es gab noch Hoffnung, denn zu der Zeit hatte die vor Katar bezahlte Revolution in Syrien bereits begonnen. Die bezahlte Revolution in Syrien wird also dann von europäischen Gas- und Ölkonzernen gelenkt werden. So sieht's aus. Ja, dieser Assad da, das ist natürlich kein sympathischer Mensch. Ja? Also das muss man ohne weiteres zugeben. Aber interessant ist einfach jetzt, wer ist gegen ihn? Ne? Also wie du gerade erzählt hast, Katar, ne? Die sich dort eine Revolution gekauft haben, finde ich sehr schön, diesen Ausdruck. Und wer auch noch, zum Beispiel der Staat Israel, ja. Also das überrascht erstmal, weil man denkt so, als kleiner Mensch, ist das nicht ein unheimlicher Widerspruch, traditionell diese Auseinandersetzungen immer zwischen Arabern und Juden, also nicht erst ab der Gründung des Staates Israel, sondern auch schon vorher, vor dem Zweiten Weltkrieg noch, 20er Jahre, da hat es ja schon angefangen. Und jetzt, auf einmal sind die zusammen. Das ist doch unglaublich, ja. Also das auf der einen Seite und was neueren Datums dazu kommt, wer unterstützt die Rebellen dort? Sowohl Al-Qaida, ne? Also erklärte nicht nur Israel, sondern auch Judenfeinde zusammen mit dem Staat Israel wollen unbedingt diesen Assad bekämpfen. Ja? Also weiteres Beispiel dafür, wenn es ums Geschäft geht, da sind die ein Herz und eine Seele. Das ist aber schon seit langem bekannt, diese ganzen sogenannten Rassismusdebatten, der ganze Hass, der da gestreut wird, der ist natürlich fürs Volk, fürs niedere Volk. Die Herrschaften unter sich, die feiern gemeinsam Geburtstag, dass sie sich auch unter sich dann zerstreiten und sich dann bekämpfen, das steht auf einem anderen Blatt, aber sobald ihre Geschäftsinteressen in Einklang sind, da ist der Scheich von Saudi-Arabien, der israelische Ministerpräsident, der Präsident der Weltbank und wer auch immer und meinetwegen der Präsident des jüdischen Weltkongresses und Gauck, die sitzen da an einem Tisch und lachen gemeinsam und verspeisen da die herrlichsten Gerichte. Das ist so und in Syrien ist es nicht anders. Man hat es gesehen und leider wiederholt sich hier ein Muster. Jetzt hat natürlich die USA eine fieberhafte Diplomatie entwickelt. Ich habe das auch verfolgt. Die haben den Kerry erstmal hingeschickt. Der sollte ganz schnell so einen Separatfrieden zwischen Palästina und Israel machen, damit man dann praktisch im Gazastreifen den Rücken frei hat. Das läuft natürlich nach dem Motto, einer Seite wieder etwas zu fressen hinwerfen und die dann ruhig stellen, um auf der anderen Seite dann andere umso härter zerschlagen zu können. Das ist übrigens auch eine Politik, die oft gemacht wird. Es hat angeblich nicht geklappt, wie ich so beurteilen kann. Was ich auch interessant fand, war jetzt gerade seit ein paar Tagen diese Geschichte mit der Lieferung von russischen Flugabwehrraketen, wo Israel groß getönt hat, ja, also wenn es so weit kommt, dass diese Raketen da ankommen in Syrien, dann werden wir schon wissen, dann wissen wir schon, was wir machen. Also richtig gedroht, ja, dann gibt's den nächsten Militärschlag beziehungsweise Luftangriff gegen Syrien. Aber das Interessante dabei ist, dass Israel das gesagt hat in dem Moment, wo schon ein Großteil von diesen Raketen schon angekommen waren in Syrien. Ne? Also die von vornherein versuchen, die sich da den Boden vorzubereiten, die Hand freizuhalten, das zu machen, was ihnen in jedem Moment wichtig erscheint. Bombardieren tun sie ja sowieso. Ob dann nun die Raketen sind oder jene Raketen, ob da dies oder das ist, sobald sie irgendwie das Gefühl haben, sie können sich's erlauben, dann wird da irgendwas bombardiert. Da ging es angeblich um die Hamas und da ging es angeblich um irgendwelche Waffenlieferungen. Wer weiß. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie zu Hause an Ihren Bildschirmen oder auf irgendeiner Art im Internet die US-amerikanische Serie Homeland sich angesehen haben oder verfolgen. Die kann ich jedem empfehlen, der sich für solche Dinge interessiert. Ist eine tolle Serie, die ist übrigens vom israelischen Fernsehen, stammt das Original. Die Serie Homeland hat Folgendes zum Inhalt. Die CIA hat zu Hause einen Agentenkreis aufgebaut, der sich mit dem Terrorismus im Nahen Osten beschäftigt, im Irak und im Libanon und wo auch immer. Ein amerikanischer Soldat kommt nach 8 Jahren Gefangenschaft zurück in die USA und jetzt überwacht man ihn erstmal und will wissen, wurde der umgedreht. Das machen die Israelis natürlich auch. Wenn da jemand nach langer Gefangenschaft zurückkommt, dann hat man natürlich erstmal den Verdacht, der Mann wurde umgedreht. Der wurde praktisch zu einem Landesfeind erzogen. Und dann muss man hoffen und gucken, dass man den erwischt und gucken, wird er nicht ein Attentat planen. Und genau darum geht's in Homeland. Muss man natürlich dazu sagen, umgekehrt natürlich auch. Ne? Wenn also Israel hat ja seit vielen Jahren Leute einsitzen wie Guantanamo ohne jegliche Anklage überhaupt. Ja. Ne? Die sitzen einfach nur im Knast und werden aus dem Verkehr gezogen. Ja? Und so ab und zu wegen dem internationalen Druck müssen sie dann doch immer wieder mal welche freilassen. Die gehen dann zurück, hauptsächlich nach Gaza natürlich, und werden dort von ihren eigenen Kollegen aber auch so empfangen, erstmal mit diesem Verdacht, dass sie umgedreht wurden. Ne? Also von beiden Seiten funktioniert das. Erinnere dich schon, im Zweiten Weltkrieg, Stalin hat russische Kriegsgefangene natürlich direkt erstmal in ein Lager abgeschoben und die unter strenge Bewachung gestellt, als wären es praktisch Feinde der Sowjetunion. Das ist so, die Logik der Macht, die denkt und die arbeitet so. Jedenfalls in der Serie Homeland kann man wirklich den Mechanismus erkennen, wie diese Macht funktioniert. Und der ist wirklich sehr interessant gemacht. Ist eine tolle Serie. Es mag vielleicht Leute geben, die sagen, ja, aber da werden doch Aktionen von der CIA gerechtfertigt. Kann sein, da werden aber auch Aktionen von der CIA völlig brutal kritisiert. Und es wird auch der Mechanismus gezeigt, wie Menschen paranoid gemacht werden und wie kaputt dieses ganze System ist. Ich finde es eine tolle Serie, also es lohnt sich. Ich kann die nur empfehlen. Ja, aber du sagst, diese Serie ist, der Autor ist Israeli? Oder? Nein, nicht der Autor. Die Urserie, das Original, ist eine israelische Fernsehserie, eine sogenannte Doku-Fiction. Und aufgrund dieser Serie hat HBO, der amerikanische Fernsehkonzern, hat eine Serie gestartet, die beschäftigt sich mit dem gleichen Thema, hat das auf Amerikanisch praktisch gestrickt und zeigt uns diesen ganzen Geheimdienstmechanismus auf eine unheimlich tolle Art. Man kann nur sagen, Hut ab, das ist klasse gemacht und sehr erkenntnisreich. Man kann da sehr viel erkennen und ist auch gute Unterhaltung, muss man auch sagen. Das gibt zum Beispiel Internet und es läuft auch im Fernsehen. Es läuft, glaube ich, in La Sexta Ach so? In La Sexta, jeden Mittwoch, glaube ich, kommen zwei Kapitel. Ah, ja. Ist allerdings schon die zweite Staffel. Ne? Also lohnt sich das von Anfang an zu sehen. Homeland. Homeland, gut. Meine Damen und Herren, es ist Samstag, der 1. Juni 2013. Sie hören Niemandsland. Wir sind direkt hier von der Plaza Real in den Ätherwellen. Und wir hören jetzt erstmal zur Abwechslung ein Lied. Der Altmeister Ernst Busch. Eine Wohnung nennt und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenende. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Erstens sind hier nicht wir alle, zweitens ist es nur ein Tag. Und zwar liegt nun auf der Wiese, was sonst auf der Straße lag. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Denn wir sind nur aufgebrochen, aus dem Dreck, der bis zum Hals uns saß. Und wir haben nur gerochen an der Blume und am Gras. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Und wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein. Vorwärts und nicht vergessen, unsere Straße und unser Feld. Vorwärts und nicht vergessen, wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt. Hast du mich beobachtet? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich meine, hast du mich ausspioniert? Du bist doch Spionin. Brody. Deswegen sind wir uns in der Selbsthilfegruppe begegnet. Hast du mir deshalb deine Nummer gegeben, falls ich mal eine Frage habe? Nein, du irrst dich, Brody. Lüg mich verdammt nochmal nicht an, Carrie. Das war mein Job. Das ist mein Job. Spionierst du immer noch? Ich arbeite. Ich arbeite immer, klar? Auf welchen Verdacht hin? Sag's mir, verdammt nochmal! Scheiße! Suchst du das hier? Abunazirs Bombenbauer hat mir erzählt, dass ein amerikanischer Kriegsgefangener umgedreht wurde. Und dass er zurückkehren wird, um einen Anschlag zu verüben. Und das glaubst du? Das sagte er mir kurz bevor er hingerichtet wurde. Und? Und er war mein Gefangener. Ich hatte ihn verhört, monatelang. Er hat kooperiert und es gab keinen Grund für ihn zu lügen. Und du glaubst, ich bin dieser Kriegsgefangene? Es kann einfach kein anderer sein. Heißt das, die verdammte CIA denkt, ich arbeite für Al-Qaida? Ich denke, du arbeitest für Al-Qaida. Als wenn das Kapital in seiner Gier unterlebt, wie wie eine solche sich total unaufhaltsam trotz alledem über unseren Planeten legt, überwältigt und mein Seiten fegt, was ich ihm nicht freiwillig unterwerfen will, trotz allem. System auch fault und stinkt, weiß doch kein Mensch trotz alledem, wann es in sich zusammensinkt, mächtig und zäh trotz alledem. Kann es noch eine Weile fortbestehen, doch sollte es zu lang so weitergehen, könnte, was danach kommt, sogar noch schlimmer sein. Trotz alledem. Ein Sozialismus müsste her, mit neuem Schwung und alledem. Doch wenn der wieder alte wär, wird's wieder nichts trotz alledem. Und obwohl sich so ein Wunsch jetzt kaum erfüllen lässt, schützt uns der Traum von einer besseren Welt vor der Resignation, trotz alledem. Was hält dieses System noch auf? In nächster Zeit trotz alledem, wenn es sich schon in seinem Lauf nicht bremsen lässt trotz alledem, wollen wir ihm Sand ins Getriebe streuen und über die Störgeräusche freuen, wenn die Profitmaschinerie laut knirscht und knackt trotz alledem. Tatsächlich, sie hat gescheppert und geknirscht und geknackt, die Profitmaschinerie. Aber nicht, weil der Hannes oder ich oder ihr Sand ins Getriebe gestreut hätten. Das hat das System selbst besorgt. Anstatt Sand hat es dort Abermilliarden von Euros, Pfunds und Dollars geschreddert und pulverisiert. Unser Geld. Aber trotz alledem. Sand ins Getriebe streuen und über die Störgeräusche freuen, wenn die Profitmaschinerie laut knirscht und knackt, trotz alledem. Ja, die zwei alten, zornigen Männer, Konstantin Wecker und Hannes Wader, auf ihrer gemeinsamen Tournee, die sie 2010 durch die Republik gemacht hatten. Homeland, du wolltest noch was sagen. Ja, also vielleicht tue ich mir das wirklich an und guck mir da mal ein paar Folgen an davon. Ich muss zugeben, ich bin da anfällig für solche Sachen. Also wenn du dich noch erinnerst an diese andere Serie da mit 24 Stunden oder so hieß die 24 Horas, wo es auch um so super Geheimdienste geht und alles in Realzeit quasi gefilmt wird, ja. Da bin ich auch süchtig geworden. Aber jetzt, wenn man das hört, wo, was du gerade eingespielt hast, ne, zum Beispiel, sie sagt zu ihm, erstmal Pause und dann, ich denke, du arbeitest für Al-Qaida. Ne? Also schlimmer kann ja nur noch sein, wenn er vom Büro wieder mal spät nach Hause kommt und sagt, weil die Versammlungen und die Besprechungen länger gedauert haben, wenn dann die Frau sagt, nee, du warst wieder mit deiner Sekretärin unterwegs. Ja, klar. Nur in diesem Fall ist die Sekretärin sie. Sie ist nämlich seine Geliebte für ein heißes Wochenende. Seine Frau sitzt zu Hause, betrügt ihn mit einem anderen. und die Kinder leiden natürlich drunter. Die Serie ist wirklich toll gemacht. Ich finde die gut. Ja, zum Glück haben wir ja nicht diese Probleme. Die sind eher in der Königsfamilie angesiedelt. Ne? Wenn Sophie, wenn dann er wieder besoffen nach Hause kommt und ihn fragt, wo warst du? Oder jetzt bei seinem Sohn Philippe da mit Leti, mit Letizia, ist ja noch nichts bekannt geworden in dieser Art. Ne? Aber immerhin wurden sie vorgestern hier in Barcelona im Liceo ausgepfiffen. Ja. Ja, ja. Das ist doch immerhin auch schon was. Ja, ja. Und da hieß es, das sollte man aber nicht tun. Das war doch eine institutionelle Stippvisite oder wie das genannt war. Genau, da gab es die Empörung der Leute, die... Besonders die Pepe, die Partido Popular, hat gesagt, das ist una falta de respeto. Ne? Ja. Aber was soll ich denn machen, wenn ich gegenüber diesen Leuten keinen Respekt habe? Dann muss ich das? Ist es ein Regierungsdekret oder was? Also gut, ich war jedenfalls nicht im Liceo. Und wo ich aber die Nachricht gelesen habe, habe ich natürlich gedacht, ist ja schön, dass sie ausgepfiffen werden. Ich hätte das auch gemacht, wenn ich dort gewesen wäre. Aber ich fürchte, ein großer Teil von denen, die da protestiert haben, die haben wahrscheinlich katalanische Bourgeoisie, ja, die mit ihrem Unabhängigkeitswahn, dass sie deshalb eben gegen die Vertreter der Bourbon-Familie da protestiert haben. Und mit denen würde ich ja nicht so gerne zusammenpfeifen. Eben, also man ist da doch vielleicht nicht in so guter Gesellschaft. Niemandsland, 91.4 FM, Kontrabande. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 1. Juni 2013. Die kommentierten Meldungen und Katastrophen vom heutigen Samstag. Da geht's erstmal um die Blockupy-Bewegung in Frankfurt. 2000 Demonstranten haben die Europäische Zentralbank EZB in Frankfurt umzingelt. Auch anderswo in der Bankenwelt wurde eifrig protestiert. Nach den Blockaden ist vor den Blockaden. Das gilt zumindest am Freitag in Frankfurt am Main. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Am frühen Morgen umzingelten rund 2000 Demonstranten des linken Blockupy-Bündnisses die Europäische Zentralbank. Am Nachmittag protestierten sie nach einer kurzen Stärkung in der FOKÜ, in der Volksküche, an weiteren Orten in der Bankenstadt. Zunächst stand die Deutsche Bank auf dem Blockadeplan. Vor den Türmen von Deutschlands größtem Kreditinstitut protestierten rund mehrere hundert Aktivisten gegen neokolonialen Landraub und Spekulationen auf Nahrungsmittel. Die Polizei riegelte die Gebäude der Bank ab. Die Polizei blieb aber bisher friedlich. Danach standen vor allem zwei Ziele auf dem Programm. Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt und eine der umsatzstärksten Einkaufsmeilen Deutschlands. Die Zeil. Rund 800 Aktivisten zogen ab 12 Uhr zum Frankfurter Airport, um dort gegen rassistische Grenz- und Abschieberegime der EU zu protestieren. Denn der größte deutsche Flughafen ist zugleich das Abschiebedrehkreuz der Republik. 2012 wurden mehr als ein Drittel aller 7.651 Abschiebungen aus Deutschland von Frankfurt aus vorgenommen. Allerdings durften laut einer Gerichtsentscheidung aus Sicherheitsgründen nur 200 Demonstranten in den Flughafenterminal. Nach Angaben von Blockupy waren 800 angereist. Die Polizei sprach von 600 bis 700. Es kam zu Rangeleien, die Beamten setzten nach Angaben von Demonstranten Pfefferspray ein. Erst nach Verhandlungen mit der Polizei durften exakt 200 Aktivisten in den Terminal. Die Polizei zählte sie durch. Der Rest protestierte vor den Toren des Flughafens. Anders das Bild auf der Zeil, wo sich etwa 1000 Aktivisten versammelten, um die brutalen Arbeitsverhältnisse der globalen Textilproduktion zu thematisieren und die Akteure der kapitalistischen Ausbeutung laut und sichtbar zu markieren. Dieses Ziel wurde erreicht. Kleingruppen blockierten über 2 Stunden hinweg die Eingänge verschiedener Geschäfte und spielten dabei Katz und Maus mit der Polizei, die wegen der unübersichtlichen Lage sowie der vielen Passanten sichtlich überfordert war und bei etlichen Blockaden zu spät kam. So blockierten etwa 20 Aktivisten den Eingang zur New Yorker Filiale. und skandierten Menschen sterben für diese T-Shirts. Schließlich räumte die Polizei die Blockade, um selbst etwa 10 Minuten den Eingang abzuriegeln. Ein junges Mädchen ärgerte sich darüber. Ich wollte doch einkaufen, blöde Polizei. Andere Geschäfte, wie der viel kritisierte Billiganbieter Primark, entschieden, vorsorglich ihre Läden dicht zu machen. Ein vorauseilender Gehorsam, der uns in die Hände spielt, kommentierte ein Aktivist süffisant. Während also vor der Primark-Filiale etwa 500 Demonstranten Parolen skandierten, wurden die im Geschäft verbliebenen Kunden aus dem Hintergrund ins Freie geleitet, nachdem sie ihren Einkauf beendet hatten. Rund 30 Aktivisten versammelten sich dort, etliche wiesen die Kunden des Billigsanbieters auf die skandalösen Arbeitsbedingungen in Bangladesch hin, andere beklatschten sie hämisch. Eine mit 2 Primark-Einkaufstüten beladene junge Frau meinte daraufhin, ich will lieber nicht wissen, was in Bangladesch passiert, sonst kriege ich ein schlechtes Gewissen. Andere Passanten begrüßten hingegen die Aktionen von Blockupy. Es wird Zeit, dass endlich etwas passiert, so eine ältere Dame, die von weitem das Gerangel zwischen Demonstranten und Polizisten vor einem Modegeschäft beobachtete. Schließlich zogen die Beamten mindestens 2 Protestierer in das Geschäft und nahmen diese in Gewahrsam. Ein Polizeisprecher bestätigte am späten Nachmittag, vereinzelte in Gewahrsamnahmen, Achtung, in Gewahrsamnahmen, ein tolles Wort, nannte aber keine genaue Zahl. Außerdem sei ein Farbbeutel auf Geschäfte geworfen worden. Das Blockupy-Bündnis bewertete die zweite Hälfte des Aktionstags, an dem es weitere Spontandemos, Flashmobs und Diskussionsveranstaltungen gab, als vollen Erfolg. Wir haben den kapitalistischen Normalbetrieb massiv gestört, so der Bündnissprecher Hanno Bruchmann. Und das ist noch nicht das Ende. Für den heutigen Samstag planen die Kapitalismuskritiker eine aktivistische Demonstration, bei der wir ebenfalls Krisenakteure markieren wollen, so Bruchmann. Das Bündnis rechnet mit über 10.000 Teilnehmern. Ja, in Frankfurt ist also einiges los. Auch heute geht's weiter mit Aktionen gegen den kapitalistischen Normalkrisenbetrieb. Thema Hauptstadtflughafen. Der Berliner Großflughafen BER, steht für Berlin, entwickelt sich zur wohl teuersten ruhenden Baustelle der Republik. Geld fehlt ja überall, aber was da an Geld verpulvert wird, dafür gibt es kaum noch Worte. Seit dem vorigen Sommer sind die Arbeiten an dem weitgehend fertiggestellten Terminal fast zum Erliegen gekommen. Über Monate beschränkten sich die Tätigkeiten ausschließlich darauf, bisherige Planungsfehler und Baumängel zu erfassen. Doch die Kosten dieses Stillstands sind immens, wie sich Flughafenchef Hartmut Medorn von seinen Finanzexperten hat errechnen lassen. Demnach verschlingt der Geisterflughafen jeden Monat fast 20 Millionen Euro, knapp eine Viertelmilliarde Euro pro Jahr. Das Geld muss für Reinigung, Bewachung, Wartung, Instandhaltung und vor allem Energie aufgebracht werden. Der Stromverbrauch, so wurde Medorn mitgeteilt, sei heute bereits höher als der des Flughafens Tegel, wo täglich mehr als 400 Maschinen starten und landen. Unglaublich, aber wahr, wie praktisch Geld auf eine unglaubliche Art verpulvert wird. Aber ist ja genug da, ist ja genug Geld da. Ob man das nun verpulvert oder nicht. Berlin, die Innenministerin der Länder, diskutierten den Alkoholgrenzwert für Radfahrer von derzeit 1,6 Promille zu senken. Ab diesem Wert gehen die Gerichte von einer absoluten Fahruntüchtigkeit aus. 1,6 Promille. Als Folge kann der Pkw-Führerschein entzogen werden. Die Statistik zeigt, dass die Zahl der Radfahrer mit einem Alkoholgehalt ab 0,8 Promille, die an Unfällen mit Personenschäden beteiligt waren, deutlich gestiegen ist. Radfahrer saufen also immer mehr, haben immer mehr Promille im Blut und provozieren dadurch natürlich immer mehr Unfälle. Man sieht hier auch eine tolle Grafik von der Unfallstatistik. Der aktuelle Grenzwert liegt bei 1,6 und da gibt es wirklich jede Menge alkoholisierter Radfahrer, die in Unfällen mit Personenschäden nach Blutalkoholkonzentration in Promille verwickelt wurden. Fährst du auch Fahrrad, Werner? Ja. Hauptsächlich immer zum Skatspielen von mir zu Hause. Und wenn du dann bezwitschert bist, fährst du zurück und hast da auch deine 1,5 Promille vielleicht? Ich muss zugeben, ich würde das vielleicht machen, aber wir spielen so lange bis in die späte Nacht hinein. Da gibt es dann kein Beasing mehr um diese Uhrzeit. Gut, ich habe mich hier noch nicht durchgerungen, in Barcelona Fahrrad zu fahren. Mir ist das zu eng, zu voll, zu ungemütlich, zu hektisch, zu... ja, zu unbequem, hier überhaupt Fahrrad zu fahren. Weil leider sehr viel inkompetente Verkehrsteilnehmer unterwegs sind. Da gibt es die berühmten Radfahrer, die kreuz und quer fahren, mit einem Affenzahn um die Ecken geschossen kommen. Und solche Leute, denke ich mir, sind wirklich sehr gefährlich. Dass es da nicht mehr Unfälle gibt, ist ein Wunder. Das wundert mich. Aber auch hier gibt's Hoffnung. Unsere Regierung, wie immer, macht sich auch bei diesem Thema um uns große Sorgen. Und jetzt wollen sie ein Gesetz rausbringen, wo auch Fahrradfahrer verpflichtet werden, Helm aufzusetzen. Ja? Helm auf zum Gebet. Ja, die Diskussion läuft hier verstärkt und da gibt es viele Proteste und es gibt natürlich auch Befürworter. Aber allgemein fürchtet man wohl, dass dann der Gebrauch des Fahrrads einfach zurückgehen wird. Das hat angeblich diese Maßnahme in anderen Ländern gezeigt und das will man natürlich nicht. Man will, dass die Leute kaufen, konsumieren, Fahrräder benutzen. Einerseits hat das natürlich auch was sehr Gutes. Es ist ein ökologisch völlig sauberes Verkehrsmittel. Andererseits geht es darum... Sobald man einmal mit dem Kopf auf den Bordstein schlägt, kann man wirklich sehr lange im Koma liegen. Oder Polizeiknüppel auf den Kopf, ne? Ja. Da geht es genauso. Ja, richtig. Auf Gut. der anderen Seite ist ja diese Sache doch der positive Aspekt, weder wenn es weniger Fahrräder gibt, dann gibt es mehr Autos. Und das ist natürlich wieder gut für die Aktionäre der Automobilindustrie. Nächstes Thema. Wir werfen einen Blick auf die Internetseiten. Da haben wir hier erstmal die ARD-Homepage. Da sieht man einen Wasserwerfer, der einen Strahl auf einen jungen Mann richtet. Und das passiert in Istanbul. In der Istanbuler Innenstadt geht die Polizei erneut mit großer Härte gegen Demonstranten vor. Wasserwerfer sind im Einsatz, Tränengas wird verschossen. Aus Protesten gegen den Bau eines Einkaufszentrums in einem Park wird immer stärker ein Protest gegen die Regierung Erdogan. Vergessen wir nicht, die Regierung Erdogan ist bis über beide Ohren verstrickt in den unsäglichen Syrienkrieg. Der türkische Geheimdienst hat da selber Bomben mitgelegt. Eine riesige Schweinerei. Werfen wir einen Blick auf die Tagesschau in 100 Sekunden. Hören wir mal, ob es da was Interessantes gibt, das es zu kommentieren gilt. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Protestwelle in der Türkei. Zehntausende Bürger sind in Istanbul gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden mehrere Menschen verletzt. Auslöser war die gewaltsame Räumung eines Protestcamps gegen ein geplantes Bauprojekt. Auch in anderen Städten gab es Demonstrationen. Hochwasser in weiten Teilen Süd- und Ostdeutschlands. In Thüringen spitzte sich die Lage im Bereich des Flusses Gera zu. Deren Pegelstände könnten um weitere 80 Zentimeter steigen, befürchtet der Krisenstab. Ein längerer Deichabschnitt sei schon durchweicht. In Bayern warnen Meteorologen vor mehr Stark- und Dauerregen. IWF gibt weitere Hilfe für Griechenland frei. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds Lagarde sagte, Athen sei auf gutem Weg, sein Defizit in den Griff zu bekommen und die Vorgaben der Geldgeber zu erfüllen. Das hochverschuldete Land erhält jetzt etwa 1,7 Milliarden Euro. Westerwelle zu Besuch in Mexiko. Der Bundesaußenminister ist auf seiner Amerikareise in Mexiko-Stadt eingetroffen. Geplant sind Gespräche mit seinem Amtskollegen Meade und Vertretern der deutschen Wirtschaft. Anschließend reist er weiter nach New York. Tornados treffen erneut den US-Bundesstaat Oklahoma. Dabei wurden nach Angaben der Polizei mindestens 5 Menschen getötet und zahlreiche verletzt. Die Wirbelstürme richteten schwere Schäden an. Erst vor knapp 2 Wochen hatte ein Tornado in der Gegend eine Kleinstadt verwüstet. Das Wetter: im Südosten Regen und Gewitter mit Unwettergefahr, sonst Wolken und Schauer. Im Norden auch Sonne, 10 bis 22 Grad. In der Sauna. Das waren die Meldungen, die Nachrichten in 100 Sekunden. Oklahoma wieder mit Tornados beschäftigt. Wir haben Leute da. Vielleicht kommt man irgendwann auch drauf, dass man da Bunker bauen muss für alle Leute und nicht nur die paar Reichen, die sich einen Bunker leisten und dann überleben können. Der Spiegel schreibt in seiner Printausgabe, nicht auf der Homepage, Berliner Kehrtwende. Die Bundesregierung rückt von ihrem Spardiktat für Südeuropa ab. Mit 9 Milliarden für die Krisenstaaten wollen Kanzlerin und Finanzminister die Konjunktur beleben. Der Spiegel fragt, kann das Programm aber gelingen? Berlin vollzieht also eine Kehrtwendung. Auch wenn die bisherige Sparpolitik nicht aufgegeben werden soll. Jawohl, also eine Kehrtwendung mit Haken. Seit 2010, als Griechenland die Pleite drohte, setzte die Bundesregierung vor allem auf Haushaltssolidierung und Strukturreformen, so heißt das so schön. Nur so könne das Vertrauen der Anleger in die angeschlagenen Staaten wieder zurückkehren, die sichere Wirtschaft in den Krisenländern wieder Tritt fassen. Das Vertrauen der Anleger, also der Märkte übrigens, das Wort Märkte wird immer weniger benutzt, Werner, ist dir das auch aufgefallen? Man hört immer weniger, die Märkte fordern, die Märkte, das Wort Märkte verschwindet so ein bisschen aus der offiziellen Orwellschen Neusprech-Terminologie. Ist dir auch aufgefallen? Ja, kommt inzwischen. Hast du die letzten Tage das Wort Märkte gehört? Nicht die so Märkte? Genau verfolgt, aber vielleicht stimmt es irgendwo, ja, weil das Wort selber ist jetzt doch so ein bisschen in Verruch geraten. Das stinkt. Bei vielen Leuten. Ne? Auf jeden Fall, was die jetzt sagen, Kehrtwende und so. Also ich halte es alles für leeres Geschwätz. Ne? Was jetzt wieder Mode wird, das kennen wir ja schon aus der Bundesrepublik von große Koalition, konzertierte Aktion, Pacto zwischen allen Sektoren der Gesellschaft. Jetzt hier konkret in Spanien die Sozialdemokraten zusammen mit der PP wollen jetzt in Europa einen Schwenk durchsetzen und das Transparenzgesetz gemeinsam verabschieden. Und auf europäischen Ebene findet was Ähnliches statt. Jetzt nach Wochen, monatelangen Desencuentro, Auseinanderdriften zwischen Deutschland und Frankreich, jetzt wollen Merkel und Hollande wieder zusammen die Sache voranbringen und so. Aber das alles Gelaber, ja. Darum geht's. Worum geht's da? Nicht, die werden gemeinsam jetzt was machen, sondern wie wird sich Frankreich und Hollande dem deutschen Diktat unterordnen? Wie kann man das ein bisschen verbrämen? Ja, das ist das Einzige, worum es geht. Künftig wollen Sie, also die Europäische Zentralbank, ausgewählten Krisenländern direkt beispringen und nicht mehr darauf warten, dass andere Länder mitmachen oder die EU-Kommission die Regie übernimmt. Dafür sind sie sogar bereit, frisches Geld aus Deutschland in die Krisenregionen zu pumpen. Ich stell mir da vor, die Merkel sitzt an einer Pumpe, Ärmel hochgekrempelt und pumpt da die Milliarden runter und neue Garantien im Bundeshausland bereitzustellen. Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur die Sparweltmeister sind, sagt ein Schäuble Intimus. Die Unternehmen des Landes, so soll es funktionieren, leiden darunter, dass die dortigen Banken Kredite derzeit nur zu vergleichsweise unglaublich hohen Wucherzinssätzen vergeben. Die KfW, also diese Aufbaubank, dagegen kann sich, weil sie dem deutschen Staat gehört, fast so günstig Geld beschaffen wie der Bund. Einen Teil dieses Vorteils, so sieht es der Berliner Plan vor, soll die KfW an die notleidende spanische Wirtschaft weiterleiten. Was das auch immer heißen soll, das heißt, ausgesuchte Unternehmen sollen dieses Geld bekommen oder bekommen dieses Geld die Banken. Wenn sie es zu einem günstigen Zinssatz bekommen, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Sie investieren das in irgendetwas oder sie spekulieren mit dem Geld. Das heißt, wenn sie nur 1% Zinsen zahlen, bekommen aber das Geld auf dem Finanzmarkt, dann dafür bekommen sie 6 oder 7%, dann lohnt es sich schon, sich ein paar Millionen zu leihen, die eine Weile zu hohen Zinssätzen zu verleihen und dann den Gewinn einzustreichen. Und so wird es wahrscheinlich auch laufen, zumindest in sehr vielen Fällen. Was denkst du? Ja, also das ist genau die Sache. Ne? Wir werden also jetzt Ländern in Krisen direkt beispringen, sagen sie. Aber das ist ja Unsinn. Wenn sie das wollten, dann hätten sie das schon längst gemacht, ja. Also mit dem richtigen Konjunkturprogramm. Ja, die wollen einfach nicht. Und die Merkel, nicht nur, weil sie jetzt Wahlen hat im September, weil das einfach ihr politisches Credo ist. Ne? Und jetzt mit Griechenland, ja. Spanien ist doch hanebüchen, was hier vor sich geht. Ne? Also erstmal der Rajoy hat ja systematisch, seit er an der Macht ist, alle und jedes einzelne von seinen Wahlversprechen gebrochen, und außer einem. Und das steht jetzt auch auf der Tagesordnung, seine Versprechung, die Renten nicht anzutasten. Ja. Und da hat er jetzt eine sogenannte Expertenkommission weise eingesetzt. Die Nachhaltigkeit, nach die Sustainabilität des Rentensystems überprüfen soll. Und jetzt, bevor die ihren endgültigen Kommentar da abliefern, muss man sich nur mal angucken, wer da drin sitzt in dieser Kommission. Das sind 12 Leute, also weiß ich, Wirtschaftswissenschaftler und was auch alles. Aber jedenfalls von diesen 12 sind 8 Leute, die immer noch stehen oder irgendwann mal standen auf der Gehaltsliste von großen Banken oder von Versicherungsgesellschaften, ja. Und deren Interesse ist natürlich, alles runterzufahren, was Renten anbelangt, und dafür zu sorgen, dass die Leute sich wie auch immer privat versichern. Ne? Also schon von daher kann man sich vorstellen, was herauskommt, ja, bei deren Untersuchung. Ne? Und das soll dann von der Regierung benutzt werden, um jetzt ganz konkret an die Renten ranzugehen. Und gestern hat die spanische Zentralbank, Banco de España, gleich noch nachgelegt, ja. Also einmal zu dieser Geschichte, Funktionieren des Rentensystems in der Zukunft. Was ja schon länger festgelegt wurde, war, dass das Renteneintrittsalter von 65 auf 67 Jahre erhöht wird, und zwar schrittweise im Laufe der nächsten 15 Jahre. Aber die empfehlen jetzt, das vorzuziehen, also nicht mehr erst im zu beschleunigen, nicht mehr erst im Jahr 2027. Und dann die Grundlage für die Kalkulation der Höhe der Renten soll nicht mehr die letzten 15 Jahre des Arbeitslebens herangezogen werden, sondern die letzten 25 Jahre. Also auch da kann man sich natürlich vorstellen, jetzt mit der sogenannten Krise der schon letzten 5 Jahre und der kommenden Jahre, was da noch zusammenkommt an Einkommen für die letzten 25 Jahre. Und dann zur Anpassung der Renten, also Inflationsausgleich, ja oder nein, zu dieser Aktualisierung soll in Zukunft nur noch dann passieren, also auch für alte Renten, ne, nicht nur für die kommenden, nur dann angepasst werden an die Inflation, man höre und staune, wenn es die finanzielle Situation der Sozialversicherung zulässt. Ja. Da ist doch eigentlich die Perspektive klar für die nächsten Jahre, ne? Immer weitere extrem hohe Arbeitslosigkeit, ne? Und immer weniger wird deshalb abgeführt und eingezahlt in die Rentenkasse. Das heißt für die Rentner und Rentnerinnen einen extremen Kaufkraftverlust in der Zukunft. Ne? Eine schnell ausbreitende Armut für die Eltern ist vorprogrammiert. Themenwechsel. Wozu noch Verfassungsschutz? Ermittlungsbannen, Informationslecks, Affären um V-Leute. Noch nie in ihrer Geschichte waren Verfassungsschützer so umstritten wie heute. Experten halten eine totale Neuaufstellung des Dienstes für unausweichlich. Dazu ein paar Zitate aus dem Spiegelartikel von dieser Woche von Thomas Darnstedt, der sagt, ist der Verfassungsschutz blind? Es scheint noch schlimmer. Der Verdacht, einige unter den Kriegern gegen den Extremismus könnten leichtfertig oder gar aus heimlicher Sympathie die Mordpläne geduldet haben, klebt an den Schlapphüten wie Kaugummi. Erst vor wenigen Tagen wurde er beflügelt durch ein neu entdecktes Aktenstück zur Aktion Terzett. In dem Brief des Dresdner Verfassungsschutzchefs an seinen Innenminister vom 28. April 2000 geht es um eine Telefonüberwachung des Rechtssympathisanten Andreas G., dessen Observation allzu langweilig verlaufen war. Interessant die Begründung. Anhaltspunkte dafür, dass der Zweck, schwere Straftaten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu begehen, auch in Zukunft unverändert fortbesteht. Das Vorgehen ähnele der Strategie terroristischer Gruppen. Sollte damals schon vor dem ersten Mord des nationalsozialistischen Untergrundes der Verfassungsschutz mehr gewusst haben? Und wenn ja, warum hat er dann nichts unternommen? Eine Sensation sei dieser Aktenfund, urteilte Winfried Ridder, jahrelang erfahren als Experte im Bundesamt für Verfassungsschutz. Doch in den Innenministerien von Bund und Ländern kennen sie das schon. Wenn die Verfassungsschützer eine TÜ, eine Telefonüberwachung genehmigt bekommen wollen, tragen sie natürlich dick auf. Das Gesetz, das solche Bespitzelung ermöglicht, verlangt ja konkrete Terrorverdachtsmomente. Und ob die wirklich vorliegen, überprüft fast niemand mehr oder niemals ein Gericht. TZ ist das Stichwort. Wozu, fragen sich Experten in Bund und Ländern, Polizeiführer, Staatsanwälte, Innenministerien, Untersuchungsausschüsse, braucht man eigentlich den Verfassungsschutz? Man müsse die Frage stellen, ob es den Nachrichtendienst überhaupt noch bedarf, bemerkte im NSU-Untersuchungsausschuss der Staatsrechtler Heinrich Amadeus Wolf. Die Streitmacht von rund 5000 beamteten Geheimen und das Heer von V-Leuten sind in einer Sinnkrise. Welchen Sinn hat es, wenn neben Polizei und Staatsanwaltschaft in Bund und Ländern auch noch ein Geheimdienst für Sicherheit im Inneren sorgt? Der Ansehensverlust der Schlapphüte, wie das immer so schön heißt, die Schlapphüte, heute tragen sie gar keine Schlapphüte mehr, das war wohl in den 20er oder 30er Jahren, wird beschleunigt durch immer neue Affären um V-Leute, wie sie bei der Untersuchung des NSU und der NSU-Pannen bekannt wurden. Statt die Verfassung zu schützen, haben V-Leute der Landesbehörde oft genug selbst rechtsextremistische Umtriebe angeheizt und in Einzelfällen Hunderttausende dafür vom Staat kassiert. V-Mann-Führer behinderten die Polizei bei der Aufklärung von Verbrechen, statt sie zu unterstützen. Soweit die Verfassungsschutzgeschichte. Vielleicht noch ein Thema aus der Taz. Die Seite habe ich hier gerade geöffnet. Da geht es um die Drohnenangriffe, die die USA, die US-Kommandozentrale AFRICOM, aus Deutschland heraus begeht. Jawohl, die US-Kommandozentrale AFRICOM sitzt nämlich in Stuttgart. Das heißt im Vasallenstaat Deutschland. Von dort werden Angriffe in Somalia koordiniert, die eventuell gegen das Völkerrecht verstoßen. Eventuell heißt es hier in der Tat. In Deutschland stationierte US-Militärs sind an Drohnenangriffen in Somalia beteiligt. Das haben Recherchen des ARD-Magazins Panorama und der Süddeutschen Zeitung ergeben. Politiker von Linken und Grünen fordern nun Aufklärung und eine Einstellung der deutschen Unterstützung von völkerrechtswidrigen US-Aktionen. Bei 10 US-Drohnenangriffen in Somalia seien bislang bis zu 29 Personen getötet worden, berichten die beiden Medien. Meist dürfte es sich dabei um Mitglieder, so heißt es offiziell, der islamistischen Schahab-Milizen und verbündete Al-Qaida-Kämpfer handeln. Die meisten US-Drohnenangriffe finden zwar in Pakistan und teilweise auch in Afghanistan und im Jemen statt. Aus deutscher Sicht sind die somalischen Operationen aber etwas Besonderes, weil hier auch US-Militäreinrichtungen in Deutschland einbezogen sind. Also eine harsche Sache mit diesen Drohnenangriffen und mal gucken, welcher Staatsanwalt oder welches Gericht sich dagegen zur Wehr setzen wird, Werner. Was sagen die da? Wo sitzen die? Von wo aus passiert das? Von Stuttgart, Stuttgart aus? Stuttgart, ja. Kalibereks. Ne? Da bewahrheitet sich wieder. Ne? Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Aus Stuttgart. Sein Auge ist blau. Der Tod ist ein Meister aus Stuttgart, sein Auge ist blau. Hiermit beenden wir den Katastrophenblock im heutigen Niemandsland und bringen dazu ein Lied, das ja eigentlich immer noch aktuell ist. Es geht nämlich um die Mamita Mia. Die Herren Generale, die Herren Generale, die Herren Generale, Mamita Mia, haben uns verraten, haben uns verraten. Wer hat denn diese Herren? Wer hat denn diese Herren? Wer hat denn diese Herren, Mamita Mia, so schlecht beraten zu blutigen Taten? Madrid, ich wunderschöne, Madrid, ich wunderschöne, Madrid, ich wunderschöne, Mamita Mia, dich wollten sie nehmen, dich wollten sie nehmen. Doch deiner treuen Söhne, doch deiner treuen Söhne, doch deiner treuen Söhne, Mamita Mia, brauchst dich nicht zu schämen, brauchst dich nicht zu schämen. Und alle deine Tränen und alle deine Tränen und alle deine Tränen, mein Mieter, die werden wir rächen, die werden wir rächen. Und die verfluchte Knechtschaft, und die verfluchte Knechtschaft, und die verfluchte Knechtschaft, mein Mieter, die werden wir brechen, die werden wir brechen. Marcia aus Legionarios, marcia aus Hitlerianos, marcia aus Invasores, mamita mia, a vuestra tierra, porque el proletariado, porque el proletariado, perché il proletariato, mamita mia, cagnò la guerra, cagnò la guerra. Wenn ich jemanden sagen würde, Hannes Wader singt ganz ausgezeichnet Wiener Lieder, was würden Sie dann denken? Der Wecker ist verrückt geworden, oder? Genau, und ich habe das auch gedacht, aber ich habe ihn erwischt, als ich bei ihm zu Hause war. Ich habe bei ihm übernachtet und kam dann nach unten und denke mir, jetzt hat er eine Platte vom Hans Moser aufgelegt. Und dann gehe da in sein Zimmer rein, da steht er mit der Gitarre und singt das Fiakerlied. Und so großartig, dass ich gesagt habe, Hannes, du musst das öffentlich machen. Er hat sich nicht getraut, ich habe ihn gezwungen. Na, natürlich hätte ich mich nicht getraut, wenn Konstantin mich nicht so gedrängt hätte. Weil ich denke so, wenn ich als Norddeutscher in Wiener Mundart Lieder singe, das hat was Freakiges, wie eine Frau mit Bart, eine Zirkusnummer. Aber nun habe ich nichts gegen Frauen mit Bart und auch nichts gegen Zirkus, also singe ich das Lied, aber nur eine Strophe. Und für die Folgeschäden ist Konstantin verantwortlich. Das Fiakerlied. Ich führe zwei halbe Rappen, mein Zeigel steht am Grund. Also wie die zwei Trappen, werden's nicht viel geschehen haben. Ein Peitschen, das gibt's nicht, und jetzt ist nur mit Schlamm. Das allermeiste Werk, sonst reißen sie mir den Wahn. Vom Stand zum Lusthaus fahren wir in 12 Minuten hin. Da springt keins rein, nicht in Galopp, da geht's nur weiter rap, da rap, da rap. Wenn's nachher so recht schießen, da spiel's immer drin, dass ich die rechte Bratzen hab, dass ich ein Fiaker bin. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Guantanamo, eines der berüchtigsten Gefangenenlager der Welt. Dort verbrachte der Deutsch-Türke Murat Kumaz unschuldig 1725 Tage in Gefangenschaft, ohne Rechtsbeistand, ohne offizielle Anklage, ohne Aussicht auf Gerechtigkeit. Das Drama 5 Jahre Leben basiert auf seiner Geschichte und zeigt einen Mann, dem es trotz Folter und Psychoterror gelingt, sich seine innere Freiheit zu bewahren. Autor Clay Hammond dieses Films hält eine Lesung. Er erzählt die Geschichte des jungen Schriftstellers Rory. Es geht um das Drama Der Dieb der Worte. Wir sind also mitten in unserem kleinen Filmmagazin hier im Niemandsland. Diese Geschichte ist übrigens schon bekannt. Sie heißt auf Deutsch Lila Lila, mit Daniel Brühl und Hannah Herzsprung verfilmt. Erzählt also die Geschichte des jungen Schriftstellers Rory, der verzweifelt versucht, ein Manuskript an den Verlag zu bringen. Dieser entdeckt eines Tages in einer alten Aktentasche die Niederschrift eines Romans und kann der Versuchung nicht widerstehen, ihn unter seinem Namen zu veröffentlichen. Das Buch wird ein Riesenerfolg, der vermeintliche Autor ein Star. Ich weiß nicht, ob jemand die Geschichte kennt. Ist eigentlich eine tolle Story, gibt viel her für einen kleinen, tollen, dramatischen Film. Ob das großes Kino werden kann, weiß ich nicht. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Free voice in a world. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ein guter Moslem sein. Munat, ich denke, es wäre gut für dich, für eine Weile aus Deutschland rauszukommen und ein anderes Leben kennenlernen. Unter muslimischen Glaubensbrüdern. Ich hab gehört, du willst nach Pakistan? Ich muss doch mehr über unseren Glauben lernen. Kann doch meiner Frau nicht so unter die Augen treten. Und was Dummes habe ich noch nie gehört. Lay down! Mir hat's gefallen und ich find's einfach gut, dass es Menschen gab, die sich meine Geschichte halt, die sich mit meiner Geschichte halt auseinandergesetzt haben und es verfilmt haben. Das war, hätte ja auch sein können, dass man einfach sagt, was sollen wir mit dieser Geschichte? Kein Interesse, kein Film. Hätte ja auch passieren können und deswegen bin ich froh, dass es dazu gekommen ist und gefilmt worden ist. Die Geschichte ist bekannt. Der Deutsch-Türke Murat Kurnaz, Türsteher in einer Bremer Diskothek, wendet sich dem Islam zu, bricht nach dem 11. September nach Pakistan auf, um eine Koranschule zu besuchen und landet als Terrorist im Gefangenenlager Guantanamo. Er soll gestehen, ohne vor ein Gericht zu kommen. Aber er hat nichts zu gestehen. Er hat nichts zu gestehen und will auch nichts gestehen. Zwischen ihm und Gail Holford, einem Verhörspezialisten der US-Regierung, kommt es zum ultimativen Duell. Kurnaz weigert sich, ein Geständnis zu unterschreiben. Der Amerikaner versucht, ihn mit allen Mitteln zu brechen. Dazu gehören Nächte ohne Schlaf, das Vegetieren in Drahtkäfigen ohne Rückzugsmöglichkeit, Isolationshaft, ständige Neonbeleuchtung, permanente Bedröhnung mit lauten Popsongs, Prügel, Angst vor Amputationen bei kleinsten Verletzungen. Um ihn weich zu kochen, wird ihm sogar mal die Entlassung vorgegaukelt. Doch bevor er mit dem Helikopter abheben kann, wird er geschlagen und wieder abgeführt. Kurnaz einziger Freund ist ein Leguan. Und ausgerechnet diese Zuneigung zu einem Tier gibt seinem gewissenlosen Widersacher die Möglichkeit, ihn noch mehr zu quälen. Nach dem Scheitern seiner Mission verlässt Holford das Lager. Es dauert noch 3 Jahre, bis Kurnaz in Freiheit darf. Die Hölle von Guantanamo. Murat Kurnaz hat sie erlebt und seine grauenvollen Erfahrungen in dem Buch 5 Jahre meines Lebens aufgeschrieben. Darauf basiert Stefan Schallers eindrucksvolles Regiedebüt, ein Plädoyer für Menschenrechte und Manifest menschlichen Überlebenswillens und Stärke. Obwohl ich habe natürlich auch kurz nach meiner Entlassung habe ich von Hollywood Leuten als Filmanfrage gehabt, die wollten das machen. Ja, das war ein kleiner Eindruck. Das war der Kurnaz selber, der da gesprochen hat und erzählt hat, was eigentlich mit ihm war. Wie viele Gefangene gibt's eigentlich noch in Guantanamo? Ich weiß es nicht, aber es sind noch einige hundert. Friedensnobelpreisträger Obama hatte ja versprochen, das Lager aufzulösen. Wie immer, Schall und Rauch, leere Worte. Nichts ist natürlich passiert. Aber es ist wichtig, dass die Welt erfährt, welche Grausamkeiten, Schweinereien und Rechtsbrüche da begangen wurden und immer noch begangen werden. Im Namen einer irgendwie verkrüppelten, verkommenen, kaputten, ja, verlogenen Demokratie. im Namen einer Demokratie, die ihre eigene Basis und ihre eigenen Grundsätze längst verraten und verkauft hat, an eine Welt, an eine machtbesessene Clique, die versucht, sich die Welt untertan zu machen. Ja, die Demokratie wird immer weniger. Warum? Die Ökonomie, die Wirtschaft, von daher kommt der Druck nicht von einem faschistischen Diktator, der da plötzlich einen Putsch macht oder so. Es ist die kapitalistisch organisierte Ökonomie selber, die diesen Prozess vorantreibt, ja. Zu dem, was wir vorher gesagt haben, die Politik von Rajoy, aufgedrückt von Merkel, er bereitwillig fügt sich und macht sich zum Befehlsempfänger, wird natürlich unterstützt, auch nicht nur der Druck auch aus Brüssel und Europäische Zentralbank, sondern selbstverständlich auch von der spanischen Zentralbank hier, ne? Jetzt hatten sie gerade wieder die große Idee, um endlich die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, über 6 Millionen. Nachdem jetzt 2 Arbeitsmarktreformen, eine von der sozialdemokratischen PSOE und die letzte von der PP, beide natürlich Schlag ins Wasser, die Arbeitslosenzahlen steigen weiter. Jetzt die spanische Zentralbank hat die Idee, einfach den gesetzlichen Mindestlohn abzuschaffen. Der soll also heißen, für einen Vollzeitjob bekommst du dann weniger als 645 Euro im Monat. Ne? Oder die Arbeitgeber, die sollen plötzlich nicht mehr einhalten müssen, die Bedingungen, die ausgehandelt wurden in Tarifverträgen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, also Gewerkschaften. Ja. In diese Richtung geht's einfach weiter. Und diese Politik, das ist ja nicht, was wir gewählt haben, ja, das wird von außen aufgedrückt und deshalb ist es wirklich lächerlich, da überhaupt noch von Demokratie zu reden. Und weiß Gott, dann kommen solche hergelaufenen Typen da an, wie dieser Rauco, der Erzbischof von Madrid, ne? Außerdem noch Vorsitzender der spanischen Bischofskonferenz, und was der zu sagen hat zu dem Thema ist seine Analyse. Resultat: die wichtigste Ursache der Krise ist, dass Gott in Vergessenheit geraten ist. Ja. Also Mamita Mia, Mamita Mia, Mara Meva, Mara de Deu, tu puta madre, kann ich da nur noch sagen zu diesem Mono. Sage ich jetzt nicht, was ich gerade gedacht habe. Cada loco con su tema, womit sollen die Bischöfe auch sonst kommen? Der Abfall von Gott ist also schuld. Tut Buße, geißelt euch. Bleiben wir beim Thema Kino. Wir sind ja jetzt in der letzten halben Stunde des Niemandslandes. Es gibt einen deutschen Film, der ist vielleicht interessant für alle, die sich in letzter Zeit mit dem Thema Schwule beschäftigt haben, die Rechte der Schwulen. Da geht's ja drunter und drüber. In Frankreich gab es ja riesige Tumulte und Demos gegen die Schwulenehe. In Russland wurden Schwule, die demonstrieren wollten, von der Straße geprügelt. In Ländern wie Uganda gibt es sogar Todesstrafe. Da werden Leute, die in der Öffentlichkeit sich einfach nur mal am Händchen halten oder einen Kuss geben, die werden niedergeprügelt, ins Gefängnis geschleppt. Solche fürchterlichen Sachen gibt es. Freier Fall heißt der Film von Stefan Lacant. Marc ist Bereitschaftspolizist, ein stiller Typ, der gerade mit seiner schwangeren Freundin Bettina zurück zu seinen Eltern gezogen ist, damit die dann auch mal auf das Baby aufpassen können. Bei einer Fortbildung lernt er Kai kennen und beginnt eine Affäre mit ihm. Die Enge zu Hause auf der einen, der Rausch der neuen Liebe auf der anderen Seite werfen ihn zunehmend aus der Bahn. Freier Fall ist so etwas wie die deutsche Antwort auf Brokeback Mountain. Zwei Männer finden über eine gewisse Brutalität zusammen. Der eine zögert aus Angst vor den unbekannten Gefühlen, der andere ergreift die Initiative. Kai, gespielt von Max Riemelt, lässt sich in Marx, Hanno Koffler, Einheit versetzen. Aus dem Liebeswahn wird ein Verhältnis, für das Marx zu Hause Nachtschichten vorgibt. Erst als sein Sohn geboren wird, will er seine Beziehung zu Kai beenden. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse, bei ihm zu Hause und in der Polizeistation. Denn dort werden Schwule gar nicht gern gesehen. Es geht um Liebe, Vorurteile, Homophobie und Gewalt in diesem Drama. Die schwulenverachtende Mutter von Marx spielt übrigens die Schauspielerin Marin Kreumann. Im echten Leben bekennend lesbisch. Stolz auf dich und ich denke die ganze Zeit an dich. Und du hast eine Familie und einen Papa, der immer für dich da ist. Ich kann jetzt nicht. Ja, ich melde mich später mit. Kriege ich hier eigentlich irgendwas nicht mit? Willst du es ihr eigentlich nicht irgendwann mal sagen? Das ist widerlich. So haben wir dich nicht erzogen, Marc. Ich kann nicht mal richtig eifersüchtig sein! Die Mädchen in der Szene essen wenig bis nichts, haben alle lange Haare und ein edles Gesicht. Doch du Trabrennbahn. Du willst nicht mit deinem Partner Radrennen fahren. Du brauchst keinen Pelz und kein Geld, du bist frei. Du brauchst einen Tag Urlaub, wirfst den ersten Stein. Am 1. Mai, am 1. Mai, meine Braut randaliert vor der Polizei. Am 1. Mai, am 1. Mai, meine Braut stürmt als erste in die Bullen rein. Die Mädchen in der Szene essen wenig bis nichts, haben alle lange Haare und ein edles Gesicht. Doch du schneidest die Massen, du scheißt auf die Affen. Das war übrigens ein Rapper aus Kreuzberg, Prinz Pi. Königin von Kreuzberg, das Lied. Ja, fast schon zum Ende unserer Niemandsland-Sendung. Vielleicht noch ein paar Veranstaltungen, beziehungsweise eine Demo. Und zwar heute eine Demo um 17 Uhr hier in Barcelona an der Plaza del Mercat im Clot. Es geht um die Prozesse gegen die Leute, die während des Generalstreiks und nach dem Generalstreik vom 29. März verhaftet wurden. Vom 29. März vergangenen Jahres. Da gibt es heute eine Demo, es wird protestiert. Am 5. Juni, dann um 10 Uhr, auch in der Justizstadt, in der Ciudad Judicial, wird auch protestiert und demonstriert. Werner, du hattest das am Anfang des Programms schon ein bisschen erläutert. Ich weiß nicht, ob du auch über die Demo schon berichtet hast, die heute Nachmittag läuft. Ja, heute Nachmittag um 5 beginnt das Plaza del Mercat im Stadtteil Clot. Gut, dann kommen wir zum Thema Theater. Vom 22.05. bis noch zum morgigen 2.06. gibt es jeweils mittwochs und samstags und um 21 Uhr sonntags im Theater Tantarantana ein Theaterstück, das heißt Creeps von Lutz Hübner. Born to be a Star, dafür braucht es ein fiktives Casting für die Musikshow Creeps. Drei junge Frauen und ein TV-Studio. Durch mediale Manipulation bekämpfen sich die Kandidatinnen gegenseitig. In Wahrheit werden sie von den Medienproduzenten ausgebeutet. Verbünden sich die Konkurrentinnen gegen diesen Terror oder geben sie kampflos auf? Das Goethe-Institut Barcelona hat zur Premiere dieses Jugendtheaterstücks den Autor Lutz Hübner nach Barcelona eingeladen. Carrer de les Flors, Teatre Tantarantana, am Sonntag um 19 Uhr und heute Abend um 21 Uhr das Theaterstück Creeps. Nächste Woche, ab dem 9. bis zum 15. Juni, gibt es dann das Jüdische Filmfest hier in Barcelona. Das Festival des jüdischen Films eröffnet am 9. Juni, das wird nächste Woche sein, mit der spanischen Premiere des neuen Films der deutschen Regisseurin, auch schon letzte Woche erwähnt, Margarete von Trotta, Hannah Arendt. Einer der weiteren Filme, die das Goethe-Institut Barcelona dort präsentiert, ist die israelisch-deutsche Koproduktion Die Wohnung von 2011. Ein Dokumentarfilm von Anton Goldfinger, der bei der Wohnungsauflösung seiner Großeltern in die nie ausgesprochene Vergangenheit der eigenen Familie reist. Kostet schlappe 3 Euro Eintritt, das ist nicht viel. Version, Originalversion mit spanischen Untertiteln. Und wir werden uns schon so langsam verabschieden, Werner. Pläne fürs Wochenende? Disco oder Demo? Bueno, heute Abend natürlich, da werde ich dann nochmal um 7 Uhr in die Kneipe gehen, um mir... Pokalendspiel, Stuttgart, ne? Ah ja, ist auch heute, richtig. Ich glaube, ist heute. Genau, ja. Stuttgart gegen Bayern München. Nee, aber das gucke ich mir nicht an. Ich gucke mir an Barca gegen Malaga, das ist nämlich der letzte Spieltag. Und dann beginnt wieder diese fußballlose, die schreckliche Zeit bis zum Beginn der Liga, wahrscheinlich Ende August. Naja, jedenfalls trotz allem vorwärts und nicht vergessen die Solidarität, vorwärts zum 2. Juni, das ist morgen, 1967, Todestag von Benno ohne Sorg, erschossen von einem Westberliner Polizisten. Und vergessen wir auch nicht die Bewegung 2. Juni, die also ihre Organisation so genannt hat, im Gedenken an diesen Tag, die eben dann Ende der 60er, Anfang der die ganzen 70er Jahre, besser gesagt, sagen wir, auf ihre eigene Art und Weise den Kapitalismus bekämpft haben. Und so wie es aussieht, kann man natürlich nicht ausschließen, dass in Zukunft vielleicht auch wieder solche Gruppen entstehen, all überall, nicht wahr? Schönes Wochenende, alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss, ciao, agur. Auch ich sage adeo. Die heutige Sendung wird nächste Woche etwa so Montag, Dienstag im Podcast sein, zu hören unter www.niemandsland.kontrabanda.org und wird auch wiederholt am kommenden Donnerstag nachts zwischen 1 und 3 Uhr und am Freitag dann nachmittags zwischen 16 und 18 Uhr. Alles Gute, viel Spaß, ein tolles Wochenende. Tschüss. Sie kennen die Antwort auf all deine Fragen. Vollkommene Erleuchtung in nur anderthalb Tagen. Ist klar, der Stein der Weisen als Wochenendseminar. Für 1.000 Euro, da kann man nichts sagen. Jeder, der bezahlt und ihren Kurs absolviert, findet das Glück und das alles wissenschaftlich fundiert. Es hört sich alles gut an, was man mir hier verspricht. Super bunter Zuckerguss, aber nicht für mich. Ihr könnt mir lange erzählen, was hier geht und was nicht. Und habt den passenden Plan, aber nicht für mich. Im Werbeblock wird mir vorgeschlagen, ohne Sport zum Waschbrett brauchen nur 14 Tagen. Ja, fein. Man nimmt nur täglich eine Pille ein, nur leider schlägt es ziemlich auf den Magen. Neben Schlaflosigkeit droht auch der Jojo-Effekt. Am Ende hat man doch nur Geld in leere Worte gesteckt. Es hört sich alles gut an, was man mir hier verspricht. Super bunter Zuckerguss. 15 Jahre Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören, von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona.